ARD. WDR 3. Kulturfeature. Das Gefühl, dass der Herr Kubin Kontakte gehabt hat mit Verstorbenen und diese Seelen oft zu sich gerufen hat, wo man dann auch nicht gewusst hat, warum ohne Sturm sich auf einmal die Fensterläden zugehauen haben. Das waren so Dinge, die meine Tante sehr beeindruckt haben. Aber sie hat eine Waffe gehabt, sie hat gebetet. Der Magier von Zwicklet. Erinnerungen, Szenen, Gerüchte. Über den Zeichner und Dichter Alfred Kubin. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Kubinhaus steht auf einem Schild. Und ein paar Meter weiter kommt es ins Blickfeld. Es ist ein alter Meierhof mit einem Türmchen, umgeben von Wiesen und Feldern, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden. Die Landschaft ist anmutig und schlicht zugleich. Von der Anhöhe blickt man auf den Inn. Er bildet die Landesgrenze. Auf der anderen Seite beginnt Bayern. 1906 erwirbt er dieses kleine Schlössl und bleibt 52 Jahre hier. Obwohl er sagte, in diesem Eiskasten werde ich nicht alt, Gicht und Rheuma holt mich heim. Gehen wir bei der Haustür rein, Sie dürfen gerne bei der Haustür läuten. Hier beginnt die Führung, die alte Hausglocke lädt ein zum Ziehen und zum Eintritt in den kleinen Freisitz. Alfred Leopold Isidor Kubin, Sohn eines Landvermessers des K&K-Obergeometers Friedrich Franz Kubin und der Pianistin Johanna Klätzl. Ich wurde am 10. April 1877 in Leitmeritz, einer kleinen Stadt Nordböhmens, geboren. Meine Kindheit verlebte ich in den Salzburger Bergen. Doch bis heute und in wachsender Sehnsucht zieht es mich nach der Landschaft der böhmischen Heimat. Zell am See bildet den eigentlichen Hauptschauplatz meiner Kindheit. Dass sie nicht allzu schön war, dafür sorgte schon die Schule. Bitte kommen Sie rein. Frau Smolka ist Künstlerin. Sie malt. Ebenso wie Thomas Weber, der abwechselnd mit ihr die Führungen durch das Kubinhaus macht. Ihr Vortrag ist lebhaft, frisch. Überall betont sie das Positive. Er ist mehr für die andere Seite zuständig. Ernst, verhalten, aber sehr kenntnisreich. Es gibt den Mythos vom Magier von Zwicklet und dass er angeblich ein Seher war. Kubin wird oft als Visionär bezeichnet, der künftige Entwicklungen vorausgesehen hat. In seinem Frühwerk gibt es tatsächlich Bilder, die prophetisch erscheinen, wie der Krieg oder die Seuche. Teils in Zerknirschung über mein Unvermögen, irgendetwas Anständiges zu erlernen, was mir einen bürgerlichen Lehrberuf sicherte, teils in innerer Auflehnung dagegen, vergingen die ersten 20 Jahre. Erst nach einer Nervenerkrankung beim Militär und ziemlicher Ratlosigkeit, was nun anzufangen sei, kamen infolge meiner Eigenart seit früher Kindheit zahllose Figuren, Begebenheiten, Fantasien zu zeichnen, auf den Gedanken, mich den Malerberuf ergreifen zu lassen. So reiste ich also im Frühjahr 1898 nach München. Wir haben überall Türschwellen, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht stolpern. Das Haus ist düster und kalt. Im Vorraum hängt Kubins Überwurf, daneben der Hut, dazu der Stock. Ein großer Spiegel, blind. Eine Tür geht auf, sie führt ins Speisezimmer. Ein Tisch mit Stühlen, eine Sitzbank. Der rote Teppich, ausgebleicht. Und noch ein blinder Spiegel über dem Pianino. Kein Luxus. Hedwig, seine Ehefrau, spielt Klavier. Sie ist eine gebildete Frau mit viel Verständnis für Kubins Eigenheiten. Als sie sich 1902 kennenlernen, ist Hedwig eine junge, gut situierte Witwe. Er hat schon erste Erfolge mit seinen Bildern. Allerdings kaum Geld. Kubin leidet unter einem schweren Verlust. Seine junge Braut ist innerhalb weniger Tage an einer Infektion gestorben. Er gibt sich die Schuld an ihrem Tod. Hedwig tröstet ihn. Sie flößte mir Vertrauen und Liebe ein. Ich besuchte sie häufig. Und nach kurzer Zeit schon fassten wir den Entschluss zu heiraten. Durch diese Verbindung kam ich in gesicherte Verhältnisse. Das war im März 1904. Das Porträt der jungen Hedwig, gemalt von Kubins expressionistischem Malerkollegen Alexei von Jawlensky. Das Bild zeigt eine kräftige Frau in gestreiftem Kleid, üppig drapiertem Hut. Ihre Miene ist ernst und sogar entschlossen. Nichts Mädchenhaftes liegt in ihrer Erscheinung. Der schmale, knabenhafte Kubin wirkt mehr wie ihr Sohn oder jüngerer Bruder als ihr Ehemann. Hedwig war hochbegabt, sehr musikalisch, Fremdsprachen übersetzt, Französisch, Italienisch. Aber Hedwig war eben gebeutelt durch ihre Krankheit. Sie war Morphistin aufgrund ihrer Syphilis-Erkrankung, die sie von ihrem Ehemann, sie ist dann Witwe geworden, mitbekommen hat. Sie steckt Kubin an in einer Zeit, als es für die Geschlechtskrankheit keine Heilung gibt. Beide unterziehen sich den sogenannten Quecksilberschmierkuren. Ein magischer Ort, sagen viele. Kubins Geist soll bis heute spürbar sein. Der Maler Paul Flora, ein guter Kenner und großer Bewunderer, war überzeugt von Kubins übersinnlichen Fähigkeiten. Das ist ja wirklich nicht erfunden. So oft ich hingekommen bin, habe ich irgendwas Merkwürdiges erlebt. Das also mit diesem Hagel aus heiterem Himmel, das stimmt genau. Die Geschichten über Kubins Kontakte mit dem Jenseits, spiritistische Sitzungen, unheimliche Geschehnisse rund ums Haus kursieren bis heute im Ort. Nein. Warum? Weil die ganze nix da. Die Haushälterin Zilli Lindinger hat sie immer wieder erzählt. Und später ihre Nichte Jutta. Zum Beispiel, ja, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht. Es ist ein furchtbares Gewitter und der Herr Kubin geht trotz des schweren Gewitters aus sie auf die Wiesen, stellt sie hin und die Zilli schreit, mein Gott, Knie her, da dürfen sie jetzt doch nicht ausgehen, da schlägt der Blitz ein, einer, wenn sie da drum stehen auf der Wiesen, wissen sie, wie gefährlich das ist. Ach, hat er dann gesagt, weißt du, ich bemühe mich nur, ich brauche wieder einen Kontakt. Und Zilli hat gesagt, ja, um Gottes Willen, mit wem denn? Ja, hat er gesagt, das weiß ich eben noch nicht, das passiert jetzt dann erst. Und Zilli hat bett. Also sie hat immer wieder sehr viel bett, tagtäglich mehrere hundert, glaube ich, Vaterunser. Fahles Gelb, fahles Blau, blassrötliche und zartgrünliche Nuancen, sparsam verwendet. Diese sauber in linierte Rechtecke eingefassten Zeichnungen sind eine Welt der sonderbarsten, wildesten, grässlichsten, unheimlichsten, packendsten Visionen. Schon 1903 bezeichnet ein Kritiker Kubin als österreichischen Goya. Von Jugend an fühlt er sich von Erscheinungen gequält. Seine Malerei nennt er Deutung der Welt, ebenso wie Befreiung von persönlichen Dämonen. Sicher ist, dass mein Gefühlsbereich sich hauptsächlich aus dem Erlebnishumus der untergegangenen Kindheit und Jugend nährt. Unbezweifelbar ist auch, dass es Dämmerwelten gibt, die Fähigkeit oder Veranlagung, diese schauen zu können. Dass ich immer öfter in der modernen Literatur den Begriff kubinisch für hierher Gehöriges angewendet finde, ist mir die schönste und befriedigendste Anerkennung. Er ist bekannt gewesen als Forscher in die Dämmerungswelten, aber normalen Menschen da in der Umgebung war das unheimlich. dass er einen Sturm braucht hat, dass er das friedliche, ruhige Wetter, wie es oft im Herbst war, zu friedlich gefunden hat. Und wenn er eine Landschaft zeichnet hat, die schön war, beruhigend war, dann ist meistens irgendwas im Hintergrund noch gewesen und hat gelauert. Er hat sich mit so einfachen Dingen nie abgefunden. In dem Haus ist irgendwas. Ein Eindruck, den viele bis heute teilen. Die Führerin durch das Kubin-Museum spricht ganz selbstverständlich von seiner Anwesenheit und fühlt sich besonders an einsamen Wintertagen an dem entlegenen Ort von Kubins Geist beschützt. Das Böse hat bei uns keine Chance. In seiner Münchner Studentenzeit wird Kubin Mitbegründer der expressionistischen Künstlergruppe Der Blaue Reiter, zusammen mit Marc, Kandinsky, Macke, Jawlensky, Gabriele Münter. Zugehörig fühlt er sich keinem. Paul Klee hält in seinem Tagebuch fest: Er kam nicht los vom zähen Schlamm der Erscheinungswelt. Er floh diese Welt, weil er es physisch nicht mehr machen konnte. Seine Kunst begreift diese Welt als Gift, den Zusammenbruch. Er ist halb lebendig, lebensvoll in der Destruktion. Der junge Kubin ist dem Symbolismus verhaftet. Man erkennt eine starke Verwandtschaft mit James Ensor, die Nähe zu Surrealismus und Expressionismus. Doch er findet rasch zu einem eigenständigen Weg. Der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt erkennt früh Kubins Talent und unterstützt ihn, vor allem in der Nazizeit, als ein Teil von Kubins Werk als entartet eingestuft wird durch Aufträge. Meine Beziehungen zu Tag, Nacht, Dämmerung, Wald, Sumpf, zu Tieren, zu Leichen werden gänzlich verschieden sein von denen eines Philosophen, Sammlers, Bauern, Tagelöhners, einer alten Betschwester oder einer jungen Dirne. Man fände kein Ende hier beim Aufzählen. Jeder findet, was ihm zukommt, seine Geburt, sein Glück, sein Unglück und sein Ende. Je eigenartiger, fantasievoller ein Mensch ist, desto ausgeprägter wird sich alles für ihn abspielen. Kurz, Schicksal ist alles. Eine Menschenmenge bewegt sich auf ein Tor zu. Doch es ist kein Tor, sondern das riesige, aufgesperrte Maul eines Ungeheuers mit scharfen Zähnen. Ahnungslos strömen die Menschen in sein Inneres. Ins Unbekannte heißt das Bild aus 1906, eine Vorahnung des alles verschlingenden Krieges. Kubin lebt in enger Beziehung zur Natur und zur Tierwelt. Zeit seines Lebens ist er von Tieren umgeben. Er besitzt Katzen, Hunde, einmal auch einen Affen, was allerdings tragisch endet. Auch seine Zeichnungen sind von realen und surrealistischen Kreaturen bevölkert. Vögel, Amphibien, riesige, sogar monströse Tiergestalten. Es gab auch sonst noch alles Mögliche, für das ich eine brennende Neugier besaß. Zum Beispiel Leichen. Auch beim Schlächter oder Schinder folgte ich den Vorgängen, doch mir mit kalter, klarer Neugierde. Nicht mehr mit dem dämonischen Lustgefühl meiner früheren Jahre. Die Übersiedlung nach Zwicklet bedeutet eine große Zäsur in Kubins Leben. Der Städter zieht sich in eine stille Weltenecke zurück, um dort zu hausen, bis Zerstörung dem ein Ende macht, wie er einmal schreibt. Aus dem geselligen Künstler wird ein Briefeschreiber. Hedwig, es dauert zu lang. Ja, sie ist alleine da und hat Mitleid mit sich selbst. Also hat einen Kümmerer gebraucht. Und er schreibt immer nur kurz über ihr Leiden und dann ausgiebig über seine Probleme. Immerhin bin ich leidlich wohlauf. Bis auf die Nerven. Und Kubin eben hier allein, junger Spund noch, sehr verrückt durch die Schwabinger Zeit. Und es heißt so nett, eine Anekdote von dem Schmied gegenüber, der gesagt hat, kaum war die Hedwig aus dem Haus, zuerganger ist sie ins Wiglet. Kubin konnte nicht aus dieser Sphäre von Schwabing in diese Einschicht. Er hat noch einige Jahre gebraucht, um sich zu beruhigen. Das finde ich immer ganz menschlich. Nach einer Krise in seinem Schaffen und in seinem Eheleben, seine Frau erkrankt schwer, entsteht ein Werk ganz anderer Art. Um nur etwas zu tun und mich zu entlasten, fing ich nun an, selbst eine abenteuerliche Geschichte niederzuschreiben. Perle, die Schöpfung Pateras. Ja, es gab eine Stadt, Dörfer, große Ländereien, einen Fluss und einen See. Aber der Himmel war ewig trübe. Nie schien die Sonne, nie waren bei Nacht der Mond oder Sterne sichtbar. Tag und Nacht arbeitet Kubin an seinem fantastischen Roman. An der Tür stand nicht anklopfen. Und da drinnen schlief ein Mensch. Dreimal räusperte ich mich, bis einiges Leben in die völlig erstarrte Pose tiefen Nachdenkens kam. Um eine Audienzkarte zu erhalten, brauchen Sie außer Ihrem Geburts-, Tauf- und Trauschein das Schulaustrittszeugnis Ihres Vaters, die Impfbestätigung der Mutter. Im Korridor links machen Sie Angaben über Vermögen, Bildungsgang und Besitz von Orden. Darauf nickte er herablassend, beugte sich tief über seinen Tisch und schrieb, wie ich sehen konnte, mit trockener Feder. Betreten stotterte ich. Es wird mir vielleicht unmöglich sein, all das Verlangte herbeizuschaffen. Ich besitze nur einen Reisepass. Ich kam als Gast Pateras hierher. Mein Name ist so und so. Der Gestrenge sprang unvermutet auf. Bitte sehr, Sie sind längst angemeldet. Ich werde Sie sofort zu seiner Exzellenz führen. In 12 Wochen ist die andere Seite fertig. 4 weitere Wochen illustriert er seinen Roman. Nachher war ich allerdings erschöpft und überreizt und machte mir bange Gedanken über dieses Wagnis. Ich habe kein maßgebendes Urteil in literarischen Dingen, habe vorher nie etwas zur Veröffentlichung Bestimmtes geschrieben. Ich fürchtete, meinen künstlerischen Ruf durch die Herausgabe zu gefährden, umso mehr, als man früher schon in meinen Zeichnungen literarische Neigungen erkennen wollte. Wenn ich auch als guter Erzähler, mein Vater war schon ein guter Erzähler, ja, nicht wahr, für manche gelten mag, ich weiß ganz genau, wo die Nachteile sind. Ich war ja niemals in dem Sinn ein Schriftsteller oder ein Dichter. Ich bin ja eine Naturbegabung gewissermaßen. Es begann eine endlose Wanderung durch öde Gänge, Kanzleien, wo man bei unserem Kommen wie ertappt auffuhr, kahle Säle und Kabinette, bis an die Decke mit Akten und Mappen gefüllt. Endlich gelangten wir in einen großen Warteraum, wo die verschiedenartigsten Menschen herumsaßen. Mein Führer und ich wurden sogleich in eine Art Allerheiligstes eingelassen. Exzellenz saßen ganz allein da und warteten. Die andere Seite wird zu einem großen Erfolg. Fritz Herzmanowski Orlando, der sich künstlerisch immer im Schatten des gleichaltrigen Kubin empfindet, gratuliert seinem lebenslangen Freund. Lieber alter Hexenkontrolleur, Inquisitionskommissarius und Vorstand des Landesfürstlichen Österreichs ob der Enns. Hedwig, höre, was der liebe alte Fritz mir schreibt. Dein Buch, es ist ein Kunstwerk voll unerhörter Abgründe, der höchsten Fantastik und dabei von minutiösester Klarheit. Wie ein Kunstwerk aus Stahl und seltsam geschliffenen dunklen Amethysten, in denen sich ferne Sonnen spiegeln, mutet es mich an. Du kannst stolz sein auf dein Werk. Sehr stolz. Nachts durch die Gassen Perles zu wandern war eine Qual. Aus den vergitterten Fenstern und Kellerlöchern stöhnte es in allen Tonarten. Hinter halb geöffneten Türen hörte man ein gepresstes Ächzen, sodass man unwillkürlich an Erdrosselungen und Verbrechen denken musste. Ging ich mit angstvollen Schritten nach Hause, höhnte es hinter mir her in tausend, nein, zehntausendfacher Weise. Der Roman beeindruckt viele berühmte Schriftsteller seiner Zeit. Thomas Mann, Hermann Hesse, Ernst Jünger. Immer wieder war es die undefinierbare Substanz. Man roch und fühlte sie schließlich mit dem ganzen Körper. Bei Tage wollte niemand etwas gesehen haben. Die Stadt war wie gewöhnlich tot, leer, träge. Da, ein Brief von Stefan Zweig. Seien Sie auf das Allerherzlichste für Ihr Buch bedankt, das ich sofort mit aller Neugier zuerst und nach den ersten Seiten mit geradezu wilder Spannung gelesen habe. Ich finde es prachtvoll ausgreifend und faszinierend bis in Träume hinein. Ganz unvergesslich jedenfalls durch seine Eigenart. Es ist wie ein Mondmensch in unserer bourgeoisen Literatur. Plötzlich hieß es, Patera sei selbst erschienen. Zertrümmert flog die Krone in den Staub. Der Kopf, ein Wachspuppenkopf, zerschellte wie eine Eierschale. Die Augen waren mit Quecksilber gefüllte Glaskugeln. Die Prunkkleider waren mit Stroh ausgestopft gewesen. Der Meister einer Mystifikation. Nichts weiter. Obwohl Kubin sich selbst nicht als Schriftsteller versteht, spielt das Schreiben eine wichtige Rolle. Nicht nur die tägliche Korrespondenz, seine einzige Kommunikationsform, ein Telefon besitzt er nicht. Er verfasst kurze Erzählungen, Anekdoten und die immer wieder erweiterte Autobiografie Aus meinem Leben. Seine Texte sind nicht weniger skurril als seine Zeichnungen. Geradezu haarsträubend, wenn er etwa beschreibt, wie er seinen Affen Giovanni erschlägt oder mit dem gerade verstorbenen Säugling seiner Zimmervermieter Scherze treibt. Und wenn ich auch wegen meiner damaligen unbesonnenen Jugend auf mildernde Umstände rechnen könnte, so nimmt mir das nichts von meinem Schuldgefühl. Ich war 10 Jahre alt, als meine Mutter durch den Tod von der Schwindsucht erlöst wurde. Sie war der erste Mensch, den ich sterben sah. Dieser Todeskampf hat sich mir fest eingeprägt. Weit stärker aber erschrak ich und bangte mir vor der maßlosen Verzweiflung meines Vaters. Er hob die lange Leiche der abgezehrten Frau aus dem Bett und lief damit weinend und wie um Hilfe rufend in der ganzen Wohnung herum. Ich selbst hatte nie an Mamas Tod gedacht. Vielmehr glaubte ich, sie werde zwar krank, aber doch immer bei uns bleiben. Der Verlust kam mir nicht besonders zu Bewusstsein. Ich begriff nicht, warum ich von vielen Leuten so bedauert wurde. Mit 19 Jahren will sich Kubin am Grab seiner Mutter erschießen. Aber die verrostete Pistole versagt. Einen zweiten Versuch unternimmt er nicht. Ein dünner junger Mann liegt platt auf dem Rücken. Im Sarg. An seiner Seite hockt drohend ein Raubtier. Weiblich, schwanger, überlebensgroß. Der beste Arzt. Im Bett liegt ein Mann, daneben steht die Frau. Sie presst ihre Hand auf seinen Mund. Die Dame auf dem Pferd ist eine Frau mit Hut auf einem Schaukelpferd mit Messerschneiden. Sie zerstückelt die Männer. In Kubins Werk ist die Frau als übermächtig, dämonisch, gefährlich dargestellt. Der Mann stets unterlegen. Was angesichts seiner Biografie seltsam anmutet. Kubins Untreue ist legendär und wird von Ehefrau Hedwig hingenommen, bis Emmy Häsele erscheint. Ich war fast 45 Jahre alt, als ich mein Herz, dessen Sehnen ich seit meiner Heirat gestillt wähnte, jäh für eine junge Künstlerin schlagen fühlte. Schimmelhengst Ali, nach den Anfangsbuchstaben von Kubins Vornamen Alfred Leopold Isidor, verkörpert die sexuelle Lust und Kraft. Kubin hat ihm einen eigenen autobiografischen Zeichenzyklus gewidmet. Nun zeichnet er die Schimmelstute Fatme als Alis Gefährtin und schmückt seine Briefe an Emmy Häsele mit dem Liebesspiel der beiden. Du, meine Vision, du liebst das Kupfergold, mein Unendlichkeitsspiegelein. Du Innerster, du Wirklichster, endlich Erlebter. Hedwig übt sich in Toleranz, ebenso Emmys Mann Hans Häsele. Sie versuchen einander Trost zu schenken, während Emmy aufs Ganze geht. Ja, ich habe Mann und Kind und ich liebe sie innig. Aber mir ist, als wären sie nur Sprossen von mir. Als wären sie in mir enthalten, während du, Allumfasser, das Ganze enthältst. Du, mein Traum, ich, dein Geschöpf und in uns die ganze Welt. In diesen Jahren plagen Hedwig schwere gesundheitliche Probleme. Darmoperationen, eine Gesichtsneuralgie als Folge ihrer überwundenen Morphiumsucht. Sie denkt an Selbstmord. Ebenso Emmy. Dieser Goldregen, diese Fülle. Sternenliebling. Wo soll ich denn hin damit? Zwillingsurweib. Im Sommer 1935, während einer gemeinsamen Böhmerwaldreise, geraten sie in einen nationalsozialistischen Tumult. Während Kubin angewidert ist, begeistert sich Emmy für das Nazi-Gejohle und den Gesang. Kubin wütet in seinem nächsten Brief gegen die Miserablebs und distanziert sich von Emmy. Den Verhältnissen, an die ich nicht denken will, um nicht in Ärger zu geraten, stehst du beifällig gegenüber und hast einen großen Teil der landläufigen Meinung überdies auch für dich dabei, wo ich nicht einmal die Gegenseite in Anspruch nehmen dürfte. Außerdem hat Kubin gestört, dass, obwohl sie mit den Häseles befreundet waren, dass die Mitglieder in der Partei waren. Der häusliche Segen hängt in beiden Haushalten schief. Doch Hengst und Stute wollen nicht voneinander lassen. Der Sprung in den Abgrund. Ja, das ist das Wichtigste. Hedwig beginnt Emmy, der sie lange mit Verständnis begegnete, zu hassen. Nennt sie Hexe, Elementargeist, der mit dem Bösen im Bunde, und ekelt sich vor Emmys Liebe zu Schlangen. Gift bleibt Gift bis in alle Ewigkeit, schreibt sie. 21. Januar 1936. Du, meine unbeschreibliche, Spiegel meiner Seele. De facto wird in 500 Stunden dein Kommen unmittelbar bevorstehen. Soll man es so zaubern, dass diesmal kein Abschiedsleid auf die Freude einwirkt? Zur angesagten Zeit erscheint Emmy Häsele in Zwicklet. Hedwig ist nicht da. Emmy bleibt. Wie lange? Wie viele Tage? Gebundene Hände, das ist das Ende. Passion. Pack deine Koffer. Geh. Niemals. Da meine Frau, die beste Freundin und Geliebte, die mir das Schicksal gab, sich in dieser heiklen Lage so ungewöhnlich klug und taktvoll benahm, überwog gar bald die ältere Neigung. Und es gelang mir, den Brand zu löschen. Geduld. Ich muss warten können. Emmy Häsele glaubt seinen Worten nicht. Wieder und wieder versucht sie, Verbindung mit dem Geliebten aufzunehmen. Sie kommt nach Zwicklet. Sie wird nicht vorgelassen. Sie kehrt zurück, lauert im Garten, beobachtet ihn. Sie gibt nicht auf. Ich, sein Meisterstück, durchdringendstes Einssein. Das sind seine Worte. Doch er hält sein Wort. Es ist vorbei. Es wird nie wieder eine Beziehung. Ja, es gibt ein Briefwechsel über diese Zeit hinaus, aber es wird nie wieder eine Beziehung. Gebundene Hände, das ist das Ende jeder verliebten Passion. Die überzeugte Nationalsozialistin Emmy Häsele verliert im Krieg ihren Mann, ihren Sohn und den Schwiegersohn. Was ihr bleibt, ist die Kunst. Lange im Schatten des Berühmten gelangt sie mit den Jahren zu einer gewissen Eigenständigkeit. Technik. Ich leugne es ja nicht, dass ich in Kubin den unerreichbaren Meister sehe. Aber was Farbe anbelangt, sind meine Arbeiten anders und manchmal besser. 2021 widmet ihr das Lentus Kunstmuseum in Linz eine große Ausstellung, die gezeichnete Welt der Emmy Häsele. Nach ihrem Tod 1987 finden sich unzählige Schriften zu Kubin, hunderte Briefe und ihre Tagebücher. Ihr Nachlass ist bis heute nur zum Teil aufgearbeitet. Ich will von Kubin. Zwicklet besteht wie zu Kubins Zeiten nur aus wenigen freistehenden Häusern. In einem wohnt bis heute die Schneidermürzel. Ja, ich bin die Maria Süß und Sie haben schon gewusst von der Schneidermürzel, ne? Ja, ja, wenn ich sehr lieb bin, ich am 9. Juni 95. Wann ist ihr Leben? Das muss man euch zeigen, ne? Maria Süß Onkel näht viele Jahre für Kubin. Und nach dem Tod des Onkels übernimmt sie die Arbeit. Ich kann mich nur als Kind erinnern. Da haben wir schon gelaufen, weil da hat er dann Taschen reingelaufen. Da haben wir Zuckerl gekriegt. Kubin ist eine bekannte Figur. Man begegnet ihm jeden Tag auf der Straße und weiß, er ist ein Sonderling. Er ist der Einzige, der vor den Kindern den Hut zieht. Für andere ist das so schrecklich, wenn sie so einen Menschen sehen, weil der hat so einen Kapperl aufgehabt. Ja, und dann hat er seinen Umhang, da ist er sich vorgehängt. Auf seinen Spaziergängen verschenkt Kubin oft kleine Bilder an die Kinder. Doch das findet im Dorf wenig Beifall. Die haben es verbrennt. Und dann, wie sie es einmal gesehen haben, nach Jahrzehnten, dann war das auch was gewesen. Kubin lebt finanziell in guten Verhältnissen. Dennoch verlässt ihn nie die Angst, verhungern zu müssen. Er leidet auch unter realen Ängsten, Seine Frau ist jüdischer Herkunft und er fürchtet während der Nazizeit ständig um sie und um sich. Er war ein ängstlicher Mensch, weil ja seine Frau eine Halbjüdin war, ne? Jetzt ist es dann so gewesen, dann ist er halt zum Onkel gekommen und hat gesagt, Herr Zauner, wie steht's? Ist zum Fürchten? Soll er mit erschießen? Weil er war schon einmal ganz nahe dran, ne? Wie man ja die Berichte so hört und lesen kann. Und hat dann der Onkel gesagt, ach, warum denn, Herr Professor, überhaupt keine Gefahr? ...1948 stirbt Hedwig. Kubin bleibt, betreut von Haushälterin Zili, allein zurück. Der lebenslang eingebildete Kranke, dem seine Frau schon prophezeit, er würde eines Tages am Kindbettfieber sterben, fühlt seine Lebenskraft schwinden. Die Einsiedlernatur in mir verstärkt ihre Wirkung. Ein Druck, welcher bei zunehmenden Jahren als Vergesslichkeit, Langsamkeit, Ungeschick ärgerlich sich einstellt, bringt entlastende Erinnerungsschärfe. Nach Hedwigs Tod benützt Kubin das Schlafzimmer nie mehr. Er übersiedelt ins ehemalige Gästezimmer. Dem zähen Schaffenstrieb in seinen gänzlich unwillkürlichen, ja anfallsartigen Äußerungen gehe ich nach. Völlig unplanmäßig, beinahe schweifend. Und so glückt noch manches Mal ein Blatt zur eigenen Überraschung. Eine Rothaarige, leicht bekleidet mit Corsage und Strümpfen, schreitet über ein Gräberfeld. Links und rechts in den erhobenen Armen trägt sie schwarze Kerzenleuchter. Die Kerzen sind gebrochen und erloschen. Ihre Gesichtsmaske kann den Totenkopf nur teilweise verbergen. Zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen, umrahmen sie. Das ist Madame Morse. Mein Vater, der Dr. Beham, war praktischer Arzt in Wernstein und wurde 1951 zum ersten Mal zu Kubin gerufen, um ihn medizinisch zu behandeln. Der Sohn des Hausarztes, Peter Beham, führt eine Galerie in Wernstein. Regelmäßig stellt er dort Kubins Werk aus. Und also an Kubin selber habe ich kaum eine Erinnerung. Ich habe ihn ein paar Mal im Ort gesehen. Er ging ja jeden Tag zu Fuß, ab Mittag, nach dem Mittagessen, über den steilen Hang von Zwicklied nach Wernstein auf die Post. Kubins Haushälterin Zili ist ihm gut bekannt. Sie geht jeden Tag nach Wernstein in die Kirche und spielt die Orgel. Das ist die einzige Freiheit, die sie sich bei ihrem Dienstantritt von Kubin ausbedungen hat. Auch Herr Beham erinnert sich daran, dass nur wenige damals mit Kubins Kunst etwas anfangen konnten. Die Haushälterin hat in Schärding eingekauft, Gewand etc. und immer mit Kubinblättern bezahlt. Sie hat gesagt, was kostet die Hose? 3 Tusche oder 4 Tuscheblätter und ein paar Leute haben gesagt, okay, geben Sie mir das. Die in Wernstein, die Kaufleute, habe ich selber gekannt, haben sie mir erzählt, kam Kubin rein, ich brauche 1/4 Kilo Butter, kann ich das mit einer Tuschezeichnung bezahlen? War die Antwort, nimm die Zeichnung mit, braucht niemand, ich schreibe es auf. Kubin hat eben nicht geschafft das Gymnasium, Kubin hat nicht geschafft die Kunstgewerbeschule, Kubin hat nicht geschafft, sondern nicht abgeschlossen die Fotografenlehre. Er hat den Lehrbrief gekriegt, weil es der Onkel zugleich war. Der war freiwillig beim Militär in Ljubljana in jungen Jahren. Kubin hat dann die Akademie auch nicht abgeschlossen, er hat eigentlich nichts fertig gemacht und ist trotzdem so geniehaft und eigentlich berühmt geworden. Außer dem Hausarzt gibt es noch einen zweiten Mann, der Zwicklet regelmäßig besucht. Der Pfarrer von Wernstein, Sam Haber, ist ein großer Kunstfreund. Die geschenkten Kubin-Zeichnungen wachsen zu einer großen Sammlung an. Damit wird später, heißt es, die Kirche von Wernstein renoviert. Pfarrer Sam Haber will Kubin vor dem Tod bekehren. Aber bitte, Herr Pfarrer, Sie wollen mir meine Angst nehmen. Aber die Angst ist ja mein Kapital. Kubin ist zwar zeitlebens Atheist, aber er geht alljährlich mit dem Fronleichnamszug in vorderster Reihe mit. Ob die Bekehrung gelungen ist, bleibt ungewiss. Der Hausarzt Dr. Beham hat in Kubins letzten Jahren Film- und Tonaufnahmen seines Patienten angefertigt. Im Film sieht man den greisen Kubin von Pfarrer Samhaber eifrig assistiert Blätter signieren. Beim Verzehren eines Hühnchens an seinem Arbeitstisch. Die Tonaufnahme ist in Kubins Todesjahr 1959 entstanden. Wie geht Ihnen, Herr Professor? Sehr gut. Ja, was machst du? Die Malerei noch? Überraschung. Die Malerei? Auch interessant. Ja? Oh ja. Malen Sie noch etwas? Oh ja. Ja, aber nicht mehr viel jetzt. Nicht mehr viel. Und spazieren gehen können Sie auch nicht mehr? Sehr wenig. Wie lange liegen Sie jetzt schon im Bett? Das weiß ich nicht mehr. 2 Monate? Ungefähr. Ungefähr 2 Monate. Ungefähr. Ja. Aber jetzt kommt das Frühjahr daher? Das, von dem erwarte ich viel. Erwarten Sie viel. Dass wieder aufstehen können und im Lande gehen. Gewiss, ja. Das freuen Sie sich dran. Na no, und wie? Gehen wir ins Sterbezimmer rüber. Sterbezimmer war das Gästezimmer. Er war die letzten 3 Monate ungefähr bettlägerig, betreut von seiner Haushälterin, die hat das eigentlich sehr gut gemacht. Eine Haushälterin, die immer da ist für die Herrschaft. Ich halte es für ziemlich gleichgültig, ob man dem Eingang oder Ausgang des Lebens die Larve eines gütigen Geistes überstülpt oder wie ich ein Fragezeichen macht. In Herrn Behams Galerie in Bernstein sind neben Kubin Zeichnungen auch persönliche Fotos und Dokumente ausgestellt. Auf seinem ärztlichen Behandlungsschein ist als Krankheitsursache Zerebralsklerose und Prostatahypertrophie vermerkt. Als Todesursache Herzversagen. Es war ein Gesamtorganversagen. Normalerweise würde man sagen, Nierenwäsche, das gab es aber zu der Zeit nicht, in Ende der 50er Jahre. Und er ist dann ja eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen. Der Totenschein verzeichnet den Todeszeitpunkt, 15 Uhr. Zwicklet 7, am 20. August 1959. Kubin hat ja zuletzt einen Vollbart. Man hat den Bart dann natürlich aufgrund der Totenmaske entfernt und die Barthaare, sage ich nicht, nur jetzt Ihnen, sind immer noch hier in der Schublade. Wollen Sie das anschauen? Nein. Was sind hier? Diese ab. Ja, das ist schon sehr fast makaber, gell? Sind wir denn, frage ich, nichts anderes als dieses Knochengestell? Umspannt von Fleischsträngen? Gefüllt mit zuckenden, pumpenden und saugenden Organen wie ein volles Nest nackter Seetiere ineinander geschmiegt? Wäre das alles? In Zwicklet sind die Spiegel blind. Sie waren es schon zu Kubins Lebzeiten. Er wollte es so. Ein Sonnenstrahl fängt sich im Spiegel, wie zufällig. Gestört durch den Lichtglanz blicke ich auf. Und ich sehe im Glas mein beleuchtetes Gesicht. Es lächelt. Kubin hat sich gewünscht, als Schlange wiedergeboren zu werden, um sich unauffällig durch Haus und Flur anschleichen zu können. Angeblich sind nach Kubins Tod plötzlich viele Schlangen in Zwicklet 7 aufgetaucht. Bis heute, heißt es, lässt sich dieses Phänomen beobachten. Also Vorsicht! Der Magier von Zwicklet. Erinnerungen, Szenen, Gerüchte. Über den Zeichner und Dichter Alfred Kubin. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Gesprochen haben Martina Eben, Pippa Galli, Roman Blumenschein und Karl Markowitsch sowie Michael Köppel, Raphael Schuchter, Claudius von Stolzmann. Tontechnik und Sounds Robert Pawlitzka. Regie Susanne Ayub. Redaktion Claudia Gschweitl. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2024. Tierstimmen konnte der Herr Professor fabelhaft nachahmen. Wie machen's die Truthühner, Herr Professor? Und die... Auch die Stimmen der Tauben konnte der Professor gut nachahmen. Herr Professor, wie machen es die Tauben? Ja, gut. Wie kommen Sie zu dem? Ja, weil wir es einmal vorgesagt haben. Ach so. Gut.